Trara, trara, die Post ist da. Oggi weiß gleich, worum es geht. Hier kommt vom Magierversand Macabracadabra endlich das lange schon erwartete Paket. Da ist sie ja, die tolle Wunderpfeife. Historisch der Moment, in dem ich nach ihr greife. Und da die Ohrenschützer, wie der Name sagt, zum Schutz der Ohren vor dem Pfeifenton bestimmt. Damit, weil die Frequenz des Tons sehr hoch, das Trommelfell nicht Schaden nimmt. Hätte man's geglaubt, dass sich das Pfeifchen als solch ein Wunderding entpuppt. Durch einen Pfiff werden molekulare Teilchen, die in Bewegung sind, gestoppt, abrupt. Ein zweiter Pfiff setzt die Bewegung wieder frei. Was fallen wollte, fällt, manchmal begleitet von einem Schrei. Wie schütze ich mich und meine Freunde vor der Zauberflöte? Man hat mit solch idiotischen Erfindungen schon seine Nöte. Doch was Erfindergeist auch noch so clever ausgeheckt, es wird unwirksam, wenn man sich Klopapier in beide Ohren steckt. Oggi von seiner Wunderpfeife Fähigkeiten wie besessen, hat die Verstellungskunst der Kakerlaken ganz vergessen. Lang werden die drei nicht brav auf der Kommode stehen. Der dumme Kater meint, er könnte ganz beruhigt gehen. Es regelt Wachtmeister Max Zabelbär, verbissen und gekonnt den Kreisverkehr. Er winkt und winkt, doch Marki hat gepfiffen und darum geht hier gar nichts mehr. Die Kakerlaken lachen, hüpfen, knipsen, die anderen sind wie erstarrt. So auch Rosita Carmen, was, wir wissen es, sonst gar nicht ihre Art. Im Führerhaus des Lasters hockt der Kammerjäger Didi Schöngesicht, den unsere drei von Hausbesuchen her schon kennen. Was da zu ihm hineinströmt, merkt er momentan ja nicht. Da explodiert die Karre. Na, zum Glück kann er das Gift nicht brennen. Dafür schmückt Zabelbär noch immer in Gebieterpose den Sockel, nur inzwischen in der Unterhose. So ganz versteht der Kater das ja nicht. Wieso rotiert der Kerl? Ach nee, sieh an, das ist ja Schöngesicht. Wie kann denn Zabelbär hier vor den Leuten halb bekleidet stehen? Auch wenn die Unterhose hübsch ist, so richtig herzig anzusehen. Und der hier mit dem Eis am Kopf, der arme Junge, der Nasenring macht ihn nicht schöner und die gepierste Zunge. Wohin der Oggi guckt, nur aufgehaltene und halbe Katastrophen. Wahrscheinlich sind im Hallenbad die Leute auch nur halb ersoffen. Musik Oh Schreck, der Kater kann es noch nicht fassen. Die Kakerlaken haben das Wasser abgelassen. Er muss, um diese Sache wieder hinzubiegen, auf jeden Fall die Pfeife wiederkriegen. Sie zeigen ihm das goldene Pfeifchen wie zum Hohn und rasen zu dem Rugbyspiel damit davon. Überhaupt, worüber sie jetzt lachen? Unfug mit der Wunderpfeife können sie nicht mehr machen. Die liegt dem Kater seit dem Absturz quer im Magen. Davon kriegt Oggi Schluck auf. Sonst noch Fragen? Hier ist das Becken wieder voll. Die Leute freuen sich ganz toll. Der kann nicht sagen, ob es schmeckt, weil er total daneben leckt. Schöngesicht glaubt, er sieht Gespenster. Dort fliegt die Alte aus dem Fenster mitsamt dem Bulli in den Gulli. Der Astronaut in der Rakete wundert sich, dass die so stotternd fliegt. An ihm liegt's wirklich nicht. Der Vetter Jack ist dafür ja bekannt, dass er schon manchen Vogel hatte. Der rosa Strauß am weißen Band poliert, wie man heute gerne sagt, die Platte. Dass er ihn einfach an das Tischchen bindet, geht zu weit. Ohne ein Wort zu sagen, eine Unverfrorenheit. Der Vogel scheint auf irgendwas zu warten. Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsste, was, denkt Oggi. Ich bring ihn einfach in den Garten. So ein Strauß frisst doch gewiss recht gerne frisches Gras. Doch weil der Hunger hat und's ihm zu lange dauert mit dem Grase, verschluckt er gierig Oggis blaue Blumenvase. Der Bananenschale ausgerutscht, ist ihm die Vase wieder rausgeflutscht. Das hört sich nicht an, als läg sie unbeschadet jetzt in den Magritten. Da klingelt es. Ja, kann denn das eine Blumenvase? Nein, der da vor der Türe steht, ist Bobby unbestritten. Das Schnittblumengefäß klemmt zwischen Zahn und Nase. Der Strauß steckt in Ermangelung von Sand sein Köpfchen in die Dielen. Wer diesen Unsinn mit dem Kopf in Sand stecken erfand, wer weiß, auf keinen Fall die Lumpen, die hier unten spielen. Didi als erster dieses Riesenvieh entdeckt. Joey wird von dem Strauß gemustert und dann abgeschleckt. Wie grundverschieden selbst bei niederen Insekten die Wünsche und Begierden sind, sieht man am Hungrigen und dem soeben Abgeleckten. Der eine sieht gebratene Keulen, der andere ist vor Liebe blind. Noch immer wandert unruhig durchs ganze Haus der hungrige und einem Schwächeanfall nahe Strauß. Kaum sieht der Oggis Sessel, merkt, dass keiner guckt, klemmt kurz das Möbel in der Speiseröhre und ist schon verschluckt. Da kommen, wie wir sehen, Marki und Didi mit Salzstreuer und umgebundenem Lätzchen, um an dem Strauß zu nagen, etwas unterhalb vom Knie. Ach, Kinder, kommt, jetzt lasst doch diese dummen Mätzchen. Das hattet ihr wohl nicht erwartet, meine Herren. Ja, ja, was soll's? Er hatte ihn zum Fressen gern. Der ärgste Hunger ist gestillt. Trotzdem, der Vogel ist noch lange nicht gewillt, die Futtersuche aufzugeben. Ich fürchte, Oggi wird da noch so einiges erleben. Da sich das meiste wiederholt, was wir schon sahen beim ersten Male, kommt nun, wie kann es anders sein, das Ding mit der Bananenschale. Nur diesmal ist's, so wie der Vogel auf dem Schnabel liegt, der Fernseher, der aus dem offenen Fenster fliegt. Dann käme jetzt wohl, ach du lieber Himmel, schon ist er da, der Bob drückt auf die Bimmel. Man soll nicht glauben, dass ein Fernsehapparat tatsächlich Platz in einer Hundeschnauze hat. Pfeifend kehrt zurück der Herr Gevatter. Dankeschön, mein Lieber. Wie ich sehe, hat er sich recht wohl gefühlt bei dir. Dass du's weißt, du hast was gut bei mir. Zum Beweis, dass er eine Streusin sei, legt der Strauß dem Oggi noch ein Ei. Eines von der sprichwörtlich dicken Sorte. Oh Mann, nein, wirklich, hat der Kater Worte? Das ist der Astronautenveteran Andreas Dobermann. Er tritt in wenigen Minuten seinen Rückflug auf die Erde an und geht zur Haltestelle. Da kommt auch schon das Shuttle Aphrodite 7. Wo hat sich nur der Typ da drin so lange rumgetrieben? Ach so, der Kater ist's. Na dann ist alles klar. Der Dobermann kennt Oggi von einem Weltraumseminar. Dann alles Gute, Kleiner. Ich mach hier eine Fliege. Mal sehen, ob ich bei der Mir vielleicht noch Anschluss kriege. Mit der Schwerelosigkeit tut sich so mancher schwer. Man sieht es, nicht? Didi zum Beispiel wird speiübel. Grün ist nicht nur die Hoffnung, nein, auch sein Gesicht. Joey hat schnell kapiert, hier geht's nur vorwärts, wenn du schwimmst und dir zum Festhalten, wenn's sein muss, einen Hebel nimmst. Das war, glaub ich, ein großer Fehler, Alter, das mit der Zwischenlandung auf dem Schalter. Das Einzige, was Oggi am Rotieren in der Raumstation gefällt, es wird, solange sie rotiert, die Schwerkraft wiederhergestellt. Er muss dadurch zwar im Gesicht die Wurst ertragen, kann dafür aber, wie gewohnt, die Kakerlaken jagen. Genug der wilden Jagd. Der Schalter bringt das Ding zum Stehen. Sofort fängt wieder alles an zu schweben, wie wir sehen. Und nicht bloß Fernseher und Sofa tun es. Nein, welch ein Jammer! Haltlos fliegt Oggi durch die Luft und in die Besenkammer. Es macht den Jacket-Kronen-Oggis keinen Spaß, ihre Begegnung mit dem Panzerglas. Wogegen sich die Kakerlaken diebisch freuen, wenn in der Luft schwebt, was sie aus dem Kühlschrank streuen. Marky, der unverbesserliche Casanova, küsst die Blondine auf der Dose. So ein Doofer. Von Didi rausgeworfen, küsst er taumelnd weiter und kollidiert mit Oggi. Oh, was für ein Gescheiter! Doch unser Kater ist. Er kann im Raumanzug, wir werden es gleich sehen, gewichtsmäßig belastet so gut wie mit der Erdenschwerkraft gehen. Diese Strolche immer wieder den richtigen Knopf zu drücken wissen. So schlau wie ihr bin ich schon lange. Was sag ich schlau? Ich bin gerissen. Das hilft nur leider nichts. Die Tür ist fest verschlossen. Das Lächeln schwindet. Oggi guckt verdrossen. Da geht die Sonne auf. Die sollen nicht glauben, dass die cool da drinne überwintern. Den machen wir mit Sonnenenergie jetzt Feuer untern Hintern. Das ist ja nun die Frage, was hier schwerer wog. Die Bullenhitze oder der enorme Sog, der alles, aber alles rauszieht? Das ist wahr. Nicht nur die Kakerlaken, auch das gesamte Mobiliar. Als sich der Druck von innen und von außen schließlich gleicht, greift Oggi lässig rein. Klar, dass den Schlüssel er erreicht. Womit er leider gar nichts anfangen kann, er kommt nicht an die Kindersicherung ran. Dreifacher Blähbauch, Druck darauf, der Rückstoß gut gelenkt. Na bitteschön, die Kraft hat durch die Luke sie gedrängt. Was du heute kannst entsorgen, tust sofort und nicht erst morgen. Im Raumanzug und mit genügend Luft versehen, kann ihnen auf dem Weg zur Erde ja nicht viel geschehen. Den nötigen Schwung verschaffen Spülung und Toilettenpinsel. Und leiser wird das sich entfernende Gewinsel. Wie schön! Wie himmlisch ist es doch im All allein. Das Ungeheuer von der Venus wird wohl in ein paar Minuten bei ihm sein.